Kapitel 1 von Jolantes Hochzeit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jolantes Hochzeit von Hermann Sudermann. Kapitel 1. So am offenen Grabe eines alten Kumpans zu stehen, schändlich, sag ich Ihnen, meine Herren, einfach ekelhaft. Man pflanzt die Beine in das aufgeschaufelte Erdreich und wickelt den Schnurrbart und macht ein dummes Gesicht und möchte sich dabei die Seele aus dem Leibe heulen. Aber er war hin, da war nichts mehr zu wollen. Mit ihm hat das größte Genie im Ersinnen und Mischen von Punschs, Grocks, Koblers und kalten wie warmen Bohlen das Zeitliche gesegnet. Ich sag Ihnen, meine Herren, ging man mal mit ihm über Feld, und er fing an, die Luft so eigentümlich durch die Nase einzuziehen, so konnte man sicher sein, dass ihm in diesem Augenblick die Idee zu einer neuen Bowle aufging. Aus dem Geruch irgendeines Unkrauts erkannte er bereits die Natur der Weinsorten, die darüber gegossen werden mussten, um etwas nie Dagewesenes, extra Feines zustande zu bringen. Auch sonst war er eine gute Haut, und die Zeit ist mir in all den Jahren, die wir Abend für Abend zusammensaßen, entweder kam er zu mir nach Ilgenstein oder ich ritt nach Döbeln rüber, nie lang geworden. Wenn bloß seine ewigen Heiratspläne nicht gewesen wären, das war seine schwache Seite. Mich betreffend heißt das, denn er, Gott, sagte er, ich wart bloß, bis mir das aasige Wasser zum Herzen steigt, und dann rutsch ich ab. Jetzt war er soweit, war abgerutscht, lag vor mir in dem schwarzen Rittersarge, und mir war, als müßte ich oben gegen den Deckel klopfen und rufen, »Pütz, nu mach keine faulen Witze, komm raus, wir müssen ja heut unser Pikett spielen.« Meine Herren, da ist nichts zu lachen. Die heftigste von allen Leidenschaften ist die Gewohnheit, und wie viel Menschen jährlich an gestörte Gewohnheit zugrunde gehen, das meldet ihnen kein Lied und kein Heldenbuch, um meinen alten Freund Uhland zu zitieren. Es war ein Wetter, Katz und Hund zu vergeben. Sturm, Regen, Schlossen, alles durcheinander. Manche Herren hatten ihre Gummiröcke angezogen. Daran lief das Wasser immer so in Rinnen runter, und ebenso lief's über die Backen und in die Bärte. Mochten hie und da auch Tränen sein, denn Feinde hinterließ er nicht, der Pütz. An Leidtragenden, was man im engeren Sinne Leidtragende nennt, war nur einer da, sein Sohn, Lothar hieß er, war am Sterbetage von Berlin gekommen, wo er bei den Gardedragonern stand. Hat sich als guter Sohn benommen, dem Vater die Hände geküsst, viel geweint, sich bei mir bedankt und fürchterlich viel rumkommandiert. Denn so'n Leutnantchen, wissen Sie, wenn das nur mit einem Male, naja, also, ich war ja da. Und wir hatten den Alten nur mit Gottes Hilfe so weit. Wie ich mir den hübschen Bengel so von der Seite ansehe, wie er dasteht und seine Tränen mannhaft runterschluckt, fällt mir das Wort des Alten ein, das er am Tage vor seinem Ende zu mir gesprochen hat. »Hankel«, sagt er, »erbarm dich meiner im Grabe, verlass meinen Jungen nicht.« Das, wie gesagt, fällt mir ein, und wie ich vom Pfarrer rangewinkt werd, die drei Hände voll Erd in die Grube zu werfen, schickte ich auch stillschweigend einen Eid mit runter. »Ich werde ihn nicht verlassen, Alter. Amen.« Alles nimmt ein End. Die Totengräber hatten aus der Matsche eine Art Hügel gebaut und die Kränze darüber gefliehen, da eine Frauensperson bei dem Leichenbegängnis nicht zugegen war. Die Nachbarn empfahlen sich, und wer sonst noch zurückblieb, war der Pfarrer und Lothar und ich. Der Junge stand da wie ein Stein und stierte auf den Hügel, als wollte er ihn mit seinen Augen wieder aufwühlen, und der Sturm schlug ihm den Kragen seines Reitermantels um die Ohren. Der Pfarrer tippte ihm sacht auf die Schulter und sagte, »Herr Baron, wollen Sie einem alten Manne noch ein Wort vergönnen?« Aber ich winkte ihn beiseite und sagte, »Gehen Sie mal nach Hause, Pfarrerchen«, sagte ich, »und lassen Sie sich von Ihrer Frau ein Glas Grog brauen. Ihnen wird sowieso ein bisschen luftig sein in Ihrer Halbseide.« »I«, sagte er und schmunzelt ganz schlau, »das sieht man so aus. Ich hab ja den Paletot unter.« »Schad nichts«, sag ich, »gehen Sie, Mann, und den Jungen nehme ich auf mich. Ich weiß besser wie Sie, wo den der Schuh drückt.« Da ließ er uns denn allein. So, mein Junge, sagte ich, davon wird er nicht wieder lebendig. Jetzt komm nach Hause, und wenn du willst, schlafe ich auch bei dir. Ist nicht nötig, Onkel, sagte er. Er nannte mich Onkel, weil's einmal im Scherze so ausgemacht worden war. Und sein Gesicht dabei war hart und verbissen, als wollt er fragen, was störst du mich in meinem Schmerz? Aber von Geschäften könnten wir vielleicht reden, sagte ich. Da schwieg er muckestill. Sie kennen wohl alle, meine Herren, ein leeres Begräbnishaus. Wenn man so vom Kirchhof her wieder reinkommt, der Sarggeruch von dem frischen Holze steckt noch drin. Und das Tannengestreusel. Und die Lorbeerblätter. Und die zerquetschten Blumen. Einfach scheußlich. Meine Schwester, die mir dazumal die Wirtschaft führte, die brave alte Seele ist nun auch schon lange tot, hatte zwar ein bisschen Ordnung geschaffen, den Katafalk wegräumen lassen und so, aber viel war in der Eile nicht zu machen gewesen. Ich ließ sie nach Hause fahren, holte eine Flasche von Pützens bestem Portwein und setzte mich dem Jungen vis-à-vis, der auf dem Sofa saß und seine Degenspitze auf dem Fußblatt englisch reiten ließ. Wie gesagt, ein prächtiger Bengel, lang, stämmig, wie sich's für einen Dragoner passt. Schnurrbart wie zwei Büsche, dicke schwarze Brauen und darunter die Augen wie zwei Feuerräder. Bisschen wilde, niedrige Stirn, weil die Haare zu tief reingewachsen waren, denn der Schädel war proper. Aber dergleichen kleidet die Jugend. Und in der ganzen Erscheinung jener Gardeschick, den wir allemal so heiß erstrebt haben, mit dem aber weder die Tilsiter noch die Allensteiner Dragoner sich messen können. Der Deibel weiß, woran es liegt. Ich stoß mit ihm an, auf des alten Gedächtnis natürlich, und frage dann, wie obenhin, »Na, was meinst du, was soll nur werden?« »Weiß ich's«, burbelt er zwischen den Zähnen und flammt mich mit seinen Augen verzweifelt an. Ja, ja, so standen die Sachen. Die Verhältnisse des Alten waren niemals glänzend gewesen. Dazu seine Liebe für alles Trinkbare. Na, und Sie wissen, wo ein Sumpf ist, da sielen sich die Poggen. Vor allem aber der Junge, der seit Jahren drauf loslebte, als ob die Mergelkauen auf Döbeln lauter Silberminen gewesen wären. »Es summt sich wohl wieder mal, mein Sohn«, frag ich. »Gehörig, Onkel«, erwidert er. »Das hast du aber schlecht getroffen«, sag ich. »Hypotheken bis über die Landschaftstaxe, gebaut muss auch werden, und verdient wird bei der Landwirtschaft nichts, das wissen ja schon die Hühner.« »Also Abschied«, fragt er, und sieht mich fest an, wie einer, der vorm Kriegsgericht seine Verurteilung erwartet. »Falls du keine Partie in petto hast, die dich rausreißt?« Er schüttelt wütend den Kopf. »Dann selbstverständlich.« »Und wenn ich Döbeln parzellieren lasse, was meinst du, was da übrig bleibt?« »Schäm dich was, Junge«, sag ich. »Das Hemd auf dem Leibe verschleudert man nicht, und aus dem Bett schlägt man kein Brennholz.« »Onkel, du redest wie ein Entchen Talglicht«, erwidert er. »Ich sitz beim Gurgler drin.« Fußnote, Gurgler, Halsabschneider, Wucherer. »Wie viel ist es?«, frag ich. Er nannte eine Summe. Wie hoch sie war, will ich verschweigen, denn ich hab sie bezahlt. Ich formulierte meine Bedingungen. Erstens, sofortiger Abschied. Zweitens, Selbstbewirtschaftung des Gutes. Drittens, Beilegung des Prozesses. Dieser Prozess wurde geführt mit dem von Krakow auf Krakowitz und war seit vielen Jahren der Lieblingssport meines Freundes gewesen. Er drehte sich natürlich, wie alle solche Sachen, um eine Erbschaftsangelegenheit und hatte schon dreimal so viel verschlungen, als der ganze Krempel ausmachte. Und da der Krakow ein Raubein war, so hatte sich der Streit persönlich zugespitzt und war zum zähnebleckenden Hasse geworden, wenigstens auf jener Seite, denn Pütz in seinem Phlegma sah die Sache immer noch ein bisschen humoristisch an. Der drüben aber hatte öffentlich erklärt und geschworen, er werde jeden Pütz samt dessen Anhang von Hunden von seinem Hofe herunterhetzen lassen. Ja, also das waren meine Bedingungen, und er erklärte sich einverstanden. Ob gern oder ungern, untersuchte ich nicht. Die ersten Schritte zur Verständigung mit dem Krakow beschloss ich selber zu tun, obwohl ich alle Ursache hatte, seine Drohung auch auf mich zu beziehen, war ich doch schon im Kreistag ein paar Mal gehörig mit ihm aneinander geraten. Aber, na, sehen Sie mich an, und ohne dass ich prahlen will, ich kann mit dieser meiner Faust einen Bullen zu Boden schlagen,

Was ich gefürchtet hatte, meine Herren, traf nicht ein. Offenbar hatte ich mein Ansehen und meine Beliebtheit im Kreis unterschätzt. Die Verlobung fand die Billigung eines hohen Adels wie des wohllöblichen Publikums, und wo sich mir eine Hand zum Glückwünschen entgegenstreckte, da sah ich auch ein strahlendes Gesicht. Freilich ist ja in solcher Zeit die ganze Welt wieder einen verschworen, um einen mit freudigen Mienen und Gebärden noch tiefer in sein Verhängnis hineinzulocken, um dann in dem Momente, in dem die Sache schief zu gehen droht, einem die gefletschten Zähne entgegenzukehren. Wie dem auch sei, ich gewöhnte mir allmählich ab, mich zu schämen, und tat, als hätte ich ein Recht auf so viel Jugend und Schönheit. Rührend benahm sich meine alte Schwester, obwohl sie die einzige war, die durch meine Heirat direkten Schaden hatte, denn sie sollte am Hochzeitstage Ilgenstein verlassen und auf Gorowen, unserem alten Witwensitze, kaltgestellt werden. Sie vergoß Ströme von Freudentränen, erklärte, das Gebet ihrer Nächte sei erhört und war in meine Braut verliebt, noch ehe sie sie kannte. Was würde erst Pütz gesagt haben, der in die Grube gefahren war, ohne sich den Kuppelpelz verdient zu haben. An seinem Sohne, dachte ich, soll's vergolten werden. Vorerst schrieb ich ihm einen langen Brief, bat quasi um Verzeihung, dass ich im Hause seines Erbfeindes auf die Freite gegangen war, und sprach die Hoffnung aus, es werde auf diese Weise der alte Zwist zu seinem Ende kommen. Die Antwort ließ lange auf sich warten. Ein paar dürre Worte als Gratulation, und hinterdrein die Erklärung, er werde seine Rückkehr so lange verzögern, bis die Hochzeit gefeiert sei, es würde ihn schmerzlich berühren, an meinem Ehren- und Freudentage in der Heimat zu sein und trotzdem an meiner Seite fehlen zu müssen. Das, meine Herren, wurmte mich, denn ich hatte den Schlingel wirklich lieb. Ach ja, und meine Braut machte mir Sorgen. Schwere Sorgen, meine Herren. Es war keine rechte Freudigkeit in ihr, wissen Sie. Wenn ich eintrat, fand ich ein blasses, kaltes Gesicht, und ihre Augäpfel verschwammen unter den Lidern, so trübe war ihr Blick. Erst wenn ich sie in die Ecke nahm und frisch drauf losredete, dann erheiterte sie sich allgemach und zeigte mir selbst eine gewisse kindliche Zärtlichkeit. Aber, meine Herren, wie fein benahm ich mich auch! Scheußlich fein, sag ich Ihnen. Ich ging mit ihr um, als wäre sie die berühmte Prinzessin mit der Erbse gewesen. Jeden Tag entdeckte ich neue Fähigkeiten zur Herzensfeinheit in mir. Ich wurde ordentlich stolz auf meine zarte Konstitution. Nur manchmal bekam ich Sehnsucht nach einer klobigen Zote oder einem fetten Donnerwetter. Und das ewige Aufpassen, wissen Sie, das strengte mich an. Ich habe ja, Gott sei Dank, ein weiches und warmes Herz, und das weiß sich in die Bedürfnisse eines anderen Herzens wohl zu finden. Auch ohne Gehabe und Getue. Aber mir war doch wie etwa dem Seiltänzer, der mit verbundenen Augen losmarschiert. Ein Fehltritt rechts oder ein Fehltritt links, plumps, er liegt unten. Und wenn ich heimkam in mein großes, leeres Wohnhaus, wo ich nach Herzenslust gröhlen, quietschen, knallen, fluchen, pfeifen und weiß Gott was sonst noch konnte, ohne dass ich einen beleidigte oder er vor mir schauderte, da kribbelte mir das alte Behagen wohltätig am Genick herunter, so daß ich mir manchmal sagte, Gott sei Dank, noch bist du ein freier Mann. Nicht auf lange mehr. Der Hochzeit stand nichts entgegen. Sie sollte in 6 Wochen gefeiert werden. Mein liebes Ilgenstein geriet unter die Tyrannei einer Schar von frechen Handwerkern, die nach Belieben alles von oben nach unten kehrten und alle meine Wünsche mit der Redensart »Herr Baron, das ist nicht geschmackvoll« einfach in Grund und Boden bohrten. Und, Gott, ich ließ sie gewähren. Denn vor dem sogenannten »guten Geschmack« habe ich damals noch einen Heidenrespekt gehabt. Erst viel später bin ich mir klar geworden, dass in den meisten Fällen nichts wie Schwäche und eine gewisse verschämte oder auch unverschämte Armut dahinter steckt. Na, kurz und gut, unter dem Schutze dieses verfluchten guten Geschmacks hauste die Bande so mörderlich, dass in meinem braven alten Schlosse schließlich nichts mehr übrig blieb als mein Jagd- und mein Arbeitszimmer. Hier drin hatte ich mir jeden guten Geschmack auf das Energischste verbeten. Und mein altes, schmales Feldbett natürlich. Daran durfte mir keiner rühren. Ach ja, meine Herren, dieses Bett. Und nun hören Sie zu. Eines Tages kommt meine Schwester, die übrigens mit den Schweinekerlen ganz unter einer Decke steckte, zu mir ins Zimmer, mit einem so gewissen, bittersüßen und verschämten Lächeln, wie's alte Jungfern allemal an sich haben, wenn die Frage gestreift wird, wie die Kinder zur Welt kommen. »Ich habe mit dir zu reden, George«, sagt sie, räuspert sich und guckt in die Ecken. »Na, bitte, leg los«, sag ich. »Wie denkst du dir«, stottert sie, »ich meine natürlich, meine ich, siehst du, in dem abscheulichen Bett mit dem Strohsack und den Gurten wirst du doch nicht länger schlafen können.« »Nanu, lass mir doch mein Vergnügen«, sag ich. »Du verstehst mich nicht«, lispelt sie immer verschämter. »Ich meine, nachher, wenn nämlich, das heißt, nach der Hochzeit.« »Potzteivel, daran hatte ich noch nicht gedacht. Und ich, alte Schwarte, mache ein verschämtes Gesicht, gerade so wie sie.« »Man wird mit dem Tischler reden müssen«, sag ich. »Mein lieber George«, meint sie sehr wichtig, »du verzeihst, wenn ich davon mehr verstehe als du.« »Ei, ei«, sag ich und droh ihr mit dem Finger, denn ihre Jungfräulichkeit ein bisschen in Verlegenheit zu setzen, war von alters her mein Hauptvergnügen. Sie wird ganz rot und sagt, »Ich habe bei meinen Jugendfreundinnen, der Frau von Hussell und der Gräfin Finkenstein, Schlafzimmereinrichtungen gesehen. Wundervoll, ganz wundervoll, sowas musst du dir anschaffen.« »Na, man zu«, sag ich. Nämlich, weil ich wußte, daß mein Schwiegervater, der alte Rupsack, auch für die Aussteuer am liebsten keinen Heller ausgeben wollte, hatte ich einmal geäußert, es sei alles vorhanden, und hatte rasch das Nötige in Berlin und Königsberg bestellt. Das Bett aber, natürlich, hatte ich vergessen. »Was möchtest du wohl lieber«, fängt sie wieder an, »rosa Seide mit schlichtem Tüll darüber oder blau mit Valenciennespitzen? Vielleicht sagen wir auch dem Maler, der den Speisesaal ausmalt, dass er den Plafond mit ein paar Amoretten schmückt.« »Ach, ach, ach, meine Herren, wie wurd mir da zumute! Ich und Amoretten! Das Bettgestelle«, fährt sie unbarmherzig fort, »kann ja fertig nicht mehr hergestellt werden.« »Nanu«, sag ich, »in 6 Wochen kein Bettgestelle? Aber George, die Zeichnungen, die Pläne brauchen allein einen Monat.« Ich schielte ganz traurig nach meiner alten, lieben Klappe. Für die waren keine Pläne nötig gewesen. Die waren aus 6 Brettern und 4 Pfählen in einem Vormittag zusammengeschlagen worden. »Das Beste wäre«, meint sie weiter, »wir schrieben an Lothar, dass er das Schönste und Kostbarste aussucht, was in den Berliner Magazinen zu finden ist.« »Mach, was du willst, und lass mich in Ruhe«, sag ich ärgerlich, und wie sie gekränkt weggehen will, schrei ich ihr noch nach, »aber schärf du ja dem Maler ein, dass die Amoretten mir ähnlich werden.« Da haben sie, meine Herren, ein Beispiel von meiner Bräutigamsstimmung. Und je näher die Hochzeit rückte, desto unheimlicher wurde mir. Nicht, dass ich Angst gehabt hätte, oder vielmehr ja, ich hatte eine Heidenangst, aber abgesehen davon, es war das Gefühl einer Schuld, eines Unrechts, eines, wie soll ich sagen, wenn ich nur gewusst hätte, an wem. An ihr nicht, denn sie wollte es so. An mir nicht, ich war ja ein sogenannter glücklichster aller Sterblichen. An Lothar? Vielleicht. Dem armen Jungen, der auf mich hoffte wie auf seinen zweiten Vater, zog ich den Boden unter den Beinen weg, indem ich mit Sack und Pack in das Lager seiner Todfeinde überging. So hielt ich das Wort, das ich Pütz auf dem Totenbette gegeben hatte. Meine Herren, wer sich jemals unter dem Druck der Verhältnisse im Heerlager der Schufte vorgefunden hat, und fast jedem braven Manne passiert das im Leben einmal, wird mich verstehen. Ich sann und sann Tage und Nächte und biss mir die Nägel blutig. Und da ich keinen anderen Ausweg fand, beschloss ich, den Zwist auf meine Kosten aus der Welt zu schaffen. Leicht wurde es mir nicht, denn Sie wissen, meine Herren, wir Landwirte hängen an unseren paar Groschen. Aber was tut man nicht, wenn man offiziell ein guter Kerl heißt? Ich gehe also eines Nachmittags zu meinem Schwiegervater ins sogenannte Arbeitskabinett, wo er sich gerade auf der Chaiselongue räkelt, und mache ihm etwas zaghaft den Vorschlag einer Versöhnung. Um auf den Busch zu klopfen, natürlich. Wie ich erwartet habe, kriegt er sofort den Koller, schimpft, verschluckt sich, wird blaurot und erklärt, mir die Türe weisen zu wollen. »Wenn er nun aber sein Unrecht einsieht und den Prozess verloren gibt«, frag ich. »Meine Herren, haben Sie einmal einen Dachs gekitzelt? Ich meine, einen gezähmten oder halbgezähmten. wenn er sie mit den verschlafenen kleinen Augen halb argwöhnisch und halb wohlgefällig anblinzelt und dazu leise vor sich hinfaucht? Genau so benahm sich der Alte. »Tut er nicht«, sagt er dann. »Wenn er es aber doch tut«, frag ich. »Dann bist du derjenige, der den ganzen Rummel bezahlt«, sagt mir der Schlauberger auf den Kopf zu. »Soll ich leugnen?«, denk ich. »Ach, hol's der Teufel, und ich geb die Sache zu.« »Nee«, sagt er kurzweg, »iss nicht, mein Jungchen, nehm ich nicht an.« »Aber warum nicht?« »Wegen der Kinder natürlich. Ich muß doch an meine Enkelkinder denken, falls deine Großmut mir welche beschert. Ich geb ihnen schon keine Mitgift. Soll ich ihnen auch noch das Stroh aus dem Neste stehlen, in dem sie geboren werden? Den Prozess gewinn ich sowieso, wenn's auch noch ein paar Jahre dauert. Ich kann warten.« Ich lege mich also aufs Zureden. »Das Geld bleibt doch in der Familie«, sag ich. »Ich zahle es, und du bekommst es. Nach deinem Tode fällt es ja doch an mich zurück.« »Aha, du wartest wohl schon auf meinen Tod«, sagt er und fängt von Neuem zu kollern an. »Willst wohl, ich soll mich lebendig in die Grube legen, dass du dich mit Krakowitz arrondieren kannst? Ist dir wohl schon lange ein Dorn im Auge, mein schönes Krakowitz?« Da mit so viel Unvernunft nicht zu streiten war, beschloss ich ein Gewaltmittel. »Hör mein letztes Wort, Vater«, sag ich, »Ausgleich und Versöhnung mit Lothar Pütz ist die einzige Bedingung, unter der ich in deine Familie treten kann. Willigst du nicht ein, so muß ich Jolante bitten, mich freizugeben.« Da wurde er weich. »Man kann mit dir auch kein gefühlvolles Wort reden«, sagt er. »Ich denke an deine Kinder, die armen, ungeborenen Würmer, und du denkst sofort an Verlobung aufheben und dergleichen. Wenn du die Sache durchaus auf diese Weise ordnen willst, so werde ich dir dein Vergnügen nicht stören. Gegen den Lothar Pütz persönlich habe ich gar nichts. Im Gegenteil, er soll ja ein strammer Junge sein, schneidiger Reiter, flotter Kurmacher. Aber, mein alter Sohn, ich rate dir gut, du kriegst eine junge Frau ins Haus. Wäre sie nicht meine Tochter und infolgedessen über jede Anfechtung erhaben, so würde ich dir an die Hand geben, verfeinde dich mit ihm, fordere ein altes Darlehen zurück, anstatt dass du ihm ein neues gibst. Sicher ist sicher, weißt du? Meine Herren, bis zu diesem Augenblicke hatte ich ihn humoristisch genommen. Von jetzt an hasste ich ihn. Na, erst die Hochzeit. Hernach wollte ich ihn mir schon vom Halse halten. Noch war ein schweres Stück zu tun, nämlich Lothar zu überzeugen, dass der Alte sein Unrecht eingesehen habe und auf die Fortführung des Prozesses zu verzichten entschlossen sei. Der Streich gelang. Lothar wunderte sich so wenig, dass er sogar das Danken vergaß. Na, meinetwegen. Von meiner Braut habe ich Ihnen schon erzählt. Lassen Sie's damit genug sein. Das Gewebe solcher Beziehungen mit ihren Annäherungsversuchen und Erkältungen, mit ihrem Auf und Nieder von Vertrauen und Scheu, von Hoffnung und Niedergeschlagenheit, ist zu fein gesponnen, als dass meine plumpen Hände versuchen sollten, es vor ihnen auseinanderzufasern. Zu ihrer Ehre sei's gesagt, sie versuchte redlich, sich in mein Wesen hineinzuleben. Sie lauschte mir meine Neigungen ab, ja, sie suchte sogar ihre Gedanken den meinigen anzupassen. Da war leider nicht mehr viel zu holen. Wo ihr junger, frischer Geist lebendige Interessen bei mir voraussetzte, gab es oft nichts als längst erstorbenes Ödland. Denn das ist ja das Entsetzliche des Alters, dass es langsam einen Nerv nach dem andern in uns abstumpft. Kommen wir erst gegen die 50er, dann werden Arbeit und Ruhe in gleicher Weise unsere Mörder. Damals waren rote Schlipse modern. Ich trug einen roten Schlips. Ich trug auch spitze Stiefel und ließ mir seidene Aufschläge auf meine Rockklappen nähen. Ich machte ihr reiche Geschenke, ein Perlenkollier, das 12.000 Mark kostete, und einen berühmten Solitär, der in Paris zur Auktion gekommen war. Frische Rosen und Orchideen kamen jeden Tag mit der Bahn für sie an, denn die Blumen aus eigener Zucht waren weniger wert als meine Fohlen. Überhaupt, wissen Sie, meine Fohlen, aber nein, davon wollte ich ja nicht erzählen. Ende von Kapitel 5. Kapitel 6 von Jolantes Hochzeit von Hermann Sudermann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. So, und nun, meine Herren, mache ich einen dicken Strich und komme auf meinen Hochzeitstag zu sprechen. Mein Herr Schwiegerpapa, der wie die Katzen stets auf die Beine fiel, hatte beschlossen, die Beliebtheit meines Namens für sich auszunutzen und bei Gelegenheit meines Hochzeitsfestes die Verbindungen mit all den Leuten, die ihm seit langem mit Vorsicht aus dem Wege gingen, wieder anzuknüpfen. Er griff tief in seinen Beutel und veranstaltete eine ungeheure Feier, bei welcher, wie er sich ausdrückte, der Sekt in Rinnen an der Tafel lang geleitet werden sollte. Dass mir das ganze Trara ein Greuel war, versteht sich von selbst, aber ein Bräutigam ist eben ein lächerliches Geschöpf, dem die Willensorgane zeitweilig aus dem Hirnschädel rausgeschält sind. Am Morgen des großen Tages, ich sitze missmutig in meinem Arbeitszimmer und das ganze Haus stinkt nach Ölfarbe, da tut sich die Tür auf und Lothar kommt rein. Sehr lustig, scheinbar sehr mobil, in langen Ökonomenstiefeln, fällt mir um den Hals. Hurra, Onkel! Ist die Nacht durchgefahren, um zur Zeit zu kommen, gestern auf Hoppegarten großen Preis erkämpft, geritten wie der Deibel, genickt doch nicht gebrochen, dann gesoffen wie eine Haubitze und doch frisch wie ein junger Gott, wir tanzen wie ein Brummkreisel, große Überraschungen mitgebracht, feurigster Natur, soll ihm sofort ein Viertelhundert Leute zum Einexerzieren geben und so weiter. Das quillt und quirlt nur so aus seinem Munde, und dabei zucken ihm die schwarzen Brauen ohne Aufhören auf und nieder, und die Augen glühen wie Kohlen drunter hervor. Das ist die Jugend, denke ich, und verschluck einen Seufzer. Hätte ich ihm diese Augen auf 24 Stunden abborgen mögen, und alles andere dazu. »Nach meiner Braut erkundigst du dich gar nicht?« frag ich. Er lacht sehr laut. »Onkel, Onkel, Onkel«, ruft er, »was sind das für Geschichten? Du und heiraten? Du und heiraten? Und ich brenne die Raketen ab! Hurra!« Und mitten im Lachen jagt er aus dem Zimmer. Ich rauch meine Zigarre zu Ende und bin sehr niedergeschlagen. Nachher will ich einen Inspektionsgang durch die neu hergerichteten Räume machen. Vor der Schlafzimmertür kriegt mich meine Schwester zu packen, die eben ihre 7 Sachen aufladen ließ. »Hier wird nicht reingegangen«, sagt sie. »Das ist eine Überraschung für euch beide.« »Uns beide? Dummheit.« Gegen 11 fange ich an, mich anzuziehen. Frack kneift in den Achseln, Stiefel drücken auf den Ballen. Ich leide nämlich seit 30 Jahren an geschwollenen Ballen, eine Folge der Pützschen Bohlen. Hemde wie ein Brett, Schlips zu kurz, alles in allem scheußlich. Gegen 2 fahre ich ins Hochzeitshaus. Und nun, meine Herren, kommt ein Traum, kein schöner, durchaus nicht. Eher eine Art Alpdrücken mit all den Gefühlen des Taumelns, des Erstickens, des Erwürgtwerdens und des in den Abgrund sinkens. Und doch wieder voll glücklicher Momente. Es wird gehen. Du hast dein gutes Herz und deinen guten Willen. Du wirst ihr die Hände unter die Füße legen. Sie wird wie eine Königin gefeiert über die Erde schreiten und ihre Fesseln gar nicht spüren. Während ein Wagen nach dem anderen auf den Hof gedonnert kam und sich an den Fenstern eine Galerie von fremden Gesichtern aufstaute, lief ich wie besessen im Garten herum, knetete mit meinen neuen schönen Lackstiefeln die Herbstmatsche und ließ mir die Tränen über die Backen laufen. Lange dauerte das Vergnügen nicht. Man schrie nach mir von allen Seiten. Ich ging ins Haus. Der Alte, ganz doll vor Freude, all seine alten Feinde und Widersacher, alle, die er jemals angerempelt, beleidigt und übers Ohr gehauen hatte, als Gäste bei sich zu haben, lief von einem zum anderen, zerdrückte jedem die Hände und schwur ihm ewige Liebe. Ich wollte ein paar Freunde begrüßen, aber man schob mich mit Hallo in das Zimmer, in welchem, wie es hieß, meine Braut auf mich wartete. Da stand sie, ganz in weißer Seide, der Brautschleier wie eine Lichtwolke um sie rum, der Myrtenkranz schwarz und stachlig auf ihrem Haar, wie so eine Dornenkrone. Ich mußte eine Sekunde lang die Augen schließen, so schön war sie. Sie reichte mir beide Hände und sagte, »Bist du zufrieden?« Dabei sah sie mich mild und hingebungsvoll an, und ihr Gesicht mit dem Lächeln drauf war wie eine marmorne Maske. Da überwältigten mich Glück und Schuldbewusstsein. Ich hätte vor ihr in die Knie sinken und sie so um Verzeihung bitten mögen, dass ich es wagte, sie für mich zu begehren, aber ich schämte mich, weil die Schwiegermutter hinter ihr stand. Brautjungfern und sonstige Albernheiten waren auch da. Ich stammelte etwas, was ich selber nicht verstand, und weil ich weiter nichts zu sagen hatte, ging ich vor ihr hin und her und knöpfte meine Handschuhe immer auf und zu und auf. Die Schwiegermutter, die auch nicht wusste, was sie sagen sollte, legte ihr die Falten des Schleiers zurecht und sah mich halb vorwurfsvoll und halb ermutigend von der Seite an. Bei jedem Rundgange schritt ich auf einen Spiegel los, so daß ich reinschauen mußte, ob ich wollte oder nicht. Ich sah meine kahle Stirn und die krebsroten Backen mit den Hängefalten darunter und die Warze unter dem linken Mundwinkel. Ich sah den Kragen, der viel zu eng war, denn auch die weiteste Nummer hatte nicht zugereicht, und sah den roten, fetten Hals, der ringsherum wie ein Kranz darüber hinausgequollen war. Ich sah das alles, und bei jedem Umkehren durchfuhr mich ein Gefühl, das halb Wahnsinn und halb Ehrlichkeit war, als müßte ich ihr zuschreien: »Erbarm dich deiner! Noch ist es Zeit! Lass mich laufen!« Notabene, eine Ziviltrauung existierte damals noch nicht. Ich hätte es ja nie über die Lippen gebracht, und wenn ich 1000 Jahre so hin und her gewandert wäre, aber als der Alte, flink wie ein Wiesel, hereingeschlüpft kam und mir zurief: »Vorwärts, der Pfarrer wartet«, da empfand ich das doch mißliebig wie eine Durchkreuzung meiner Pläne. Ich bot ihr den Arm, die Flügeltüren wurden aufgerissen. Gesichter, Gesichter, endlose Massen von Gesichtern, eines wie an das andere geklebt, und alle glotzten sie mich höhnisch an, als wollten sie sagen: »Hankel, du machst dich lächerlich.« Es hat sich eine Gasse gebildet. Wir schreiten hindurch, und ich denke in der toten Stille immerzu: »Merkwürdig, dass keiner loslacht.« Dann kommt der Altar, den der Alte aus einer großen Pflanzenkiste mit rotem Fahnentuch drumherum furchtbar kunstvoll aufgebaut hat. Eine ganze Ausstellung von Blumen und Lichtern drauf, ein Kruzifix in der Mitte wie bei einem Begräbnis. Der gute Pfarrer steht vor uns, macht seine tüchtige Amtsmiene und streicht sich die weiten Ärmel des Talars zurück wie ein 1000 Künstler, wenn er zaubern will. Zuerst ein Lied, 5 Verse, dann die Predigt. Von ihrem Inhalt habe ich keine Ahnung, denn plötzlich fährt mir ein niederträchtiger Gedanke durch das Hirn, der sich mit Blitzgeschwindigkeit zur fixen Idee ausbildet und mich nicht mehr aus den Klauen lässt. Sie wird Nein sagen. Und je näher der entscheidende Augenblick kam, desto mehr würgte mir die Angst die Kehle zu. Schließlich zweifelte ich gar nicht mehr, dass sie Nein sagen würde. Meine Herren, sie sagte Ja. Wie ein Verbrecher, der eben das »nicht schuldig« gehört hat, so atmete ich auf. Und nun das Kurioseste. Kaum war das Wort gefallen und die Sorge, blamiert zu werden, von mir genommen, da war auch schon der Wunsch in meinem Herzen: »Ach, hätte sie doch Nein gesagt.« Nach dem Amen gab's ein Gratulieren ohne Ende. Mit einer ordentlichen Inbrunst ergriff ich eine Hand nach der andern. Danke hier, danke dort. Jedem Hans Wurst war ich in tiefster Seele dankbar, weil er mich für das gute Essen und Trinken, das er erwartete, mit seinem gnädigen Glückwunsch beschenkte. Nur einer fehlte noch, Lothar. Unter den letzten stand er und sah ganz grün aus, als hungere er oder langweile sich. »Da ist er, Jolante«, sag ich, und krieg ihn zu packen. »Lothar Pütz, Pützens Einziger, mein Goldjunge. Gib ihm die Hand, sag Lothar zu ihm.« Und weil sie noch zögerte, schob ich ihre 5 Finger in die seinen und dachte bei mir: »Gott sei Dank, dass er da ist. Der wird uns über manche schlimme Stunde hinweghelfen.« Lächeln Sie nicht, meine Herren. Was Sie denken, es werde sich nun im Laufe der Ehe langsam ein liebevolles Verhältnis zwischen den beiden Leutchen herausbilden, davon ist nicht die Rede. Bisschen Geduld, es kommt ganz anders. Also, man ging zu Tische. Ganz proper, Blumen, Silberzeug, Baumkuchen, alles in Fülle. Ein Gläschen Sherry zum Anwärmen des Magens machte den Anfang. Der Sherry war gut, aber das Gläschen war klein, und mehr davon konnte ich nicht entdecken. »Du musst jetzt sehr galant und zärtlich gegen sie sein. Der Anstand verlangt das so«, sagte ich zu mir und schielte nach rechts. Ihr Ellbogen berührte leise meinen Arm. Ich fühlte, wie sie zitterte. »Das ist der Hunger«, dachte ich, denn ich hatte auch noch rein gar nichts gegessen. Ihre Augen hingen ganz starr an dem Kandelaber, der vorstand. Dessen Silberglanz war mit den Jahren welk und runzlig geworden wie die Haut von einem alten Weibe. Ihr Profil. Gott, war das schön, dies Profil. und das sollte mir gehören. Unsinn! Und ich trank ein Wasserglas von dem blonden Weißwein aus, der mir in dem leeren Magen gluckste wie die Blasen in einem Ententümpel. Auf diese Weise komme ich zu keiner Zärtlichkeit, dachte ich, und sah mich sehnsüchtig nach dem Sherry um. Dann gab ich mir einen Ruck. »Ist doch etwas«, sagte ich, und dachte, Wunder, welche Leistung vollbracht zu haben. Sie nickte und führte den Löffel zum Munde. Nach der Suppe gab es guten Fisch, Rheinsalm, wenn ich nicht irre. Die Soße hatte den richtigen Zusatz von Cognac, Zitronensaft und Kapern. Kurz, die Sache war delikat. Dann kam ein Rehrücken. Ganz gut, wenn auch ein bisschen frisch. Nun, hierüber gehen die Ansichten ja auseinander. »Ist doch etwas«, sagte ich zum zweiten Mal und machte dabei die Lippen spitz, damit die Leute das, was ich ihr zuflüsterte, für ein Kompliment oder eine Zärtlichkeit halten möchten. Nee, so kam ich nicht vorwärts. Ich hatte schon die zweite Flasche von dem blonden Weißwein hinter mir und fing an, mich aufzublähen wie eine Trommel. Ich sah mich nach Lothar um, der von seinem Vater eine Witterung für alles Trinkbare geerbt hat, aber der war irgendwo unten mang die Lämmer untergebracht. Da rettete mich ein Toast, der mir erlaubte, aufzustehen. Beim Rundgang entdeckte ich eine kleine, aber gewählte Gesellschaft von Sherryflaschen, die der Alte hinter einer Gardine versteckt hatte. Rasch nahm ich zwei Flaschen an mich und begann unverzüglich, mir Mut anzutrinken. Es ging langsam, aber es ging, denn, meine Herren, ich kann mir etwas bieten. Nach dem Rehrücken kam ein Salmi von Rebhühnern. Zweimal wilde Tiere nacheinander ist nicht gerade geschickt, aber es schmeckte vorzüglich. Um diese Zeit begann sich von der Decke so etwas wie eine Nebelwand loszulösen und langsam, langsam herabzusinken. Um diese Zeit warf ich mit Galanterien nur so um mich. Meine Herren, ich war ein Schwerenöter um diese Zeit. Ich nannte meine Braut Zauberin und holde Fee, erzählte eine pikante Jagdgeschichte und erklärte meiner Umgebung, wozu die Erfahrungen gut sind, die ein moderner Junggeselle vor seiner Heirat gemacht hat. Kurz, meine Herren, ich war unwiderstehlich. Aber die Nebelwand sank immer tiefer und tiefer. Man sieht dergleichen, wissen Sie, in Gebirgen oft, wenn zuerst die höchsten Gipfel verschwinden und dann allmählich eine Wand, ein Grat nach dem andern von dem Vorhang bedeckt wird. Zuerst bekamen die Lichter an den Kandelabern rötliche Höfe. Sie sahen aus wie kleine Sonnen in einer dunstigen Atmosphäre und allerhand regenbogenfarbene Strahlen gingen davon aus. Dann verschwand allgemach, was hinter den Kandelabern saß, schwatzte und mit den Gabeln klapperte. Nur von Zeit zu Zeit schimmerte ein weißes Vorhemd oder ein Stückchen von einem Frauenarm aus der purpurnen Finsternis, so heißt es ja wohl bei Schiller. Ja, richtig, noch eins fiel mir auf, mein Schwiegervater lief um diese Zeit mit zwei Champagnerflaschen herum, und wo er ein ganz, ganz leeres Glas sah, da bat er inständig, »Trinken Sie doch noch, warum trinken Sie nicht?« »Du alter Schwindler«, sagte ich, als er so auch hinter mir auftauchte, und kniff ihn in die Beine. »Heißt das, in Rinnen rumlaufen lassen?« »Sie sehen, meine Herren, die Sache wird gefährlich.« Und plötzlich fühle ich mein Herz weit werden. »Ich muss reden. Nein, ich muss reden. Ich klopfe also an mein Glas wie besessen.« »Um Gottes Willen, schweig«, raunt mir meine Braut, pardon, meine Frau, zu. »Aber wenn es mein Leben kostet, ich muss reden.« Was ich geredet habe, ist mir später wiedererzählt worden, und wenn meine Gewährsmänner nicht lügen, hat es ungefähr folgendermaßen gelautet. »Meine Damen und Herren, ich bin kein Jüngling mehr, aber ich bedauere das gar nicht, denn auch das reifere Mannesalter hat seine Freuden. Und wer da etwa behaupten sollte, dass Jugend nur mit Jugend glücklich werden könne, dem sag ich, das ist eine infame Lüge. Ich bin der Beweis vom Gegenteil. Denn ich bin kein Jüngling mehr, aber ich werde meine junge Frau glücklich machen, denn meine Frau ist ein Engel, und ich habe ein liebendes Herz. Ja, ich schwöre, ich habe ein liebendes Herz, und wer da behaupten wollte, dass hier unter meiner Weste kein liebendes Herz schlägt, dem möchte ich meine Brust aufreißen.« An dieser Stelle sind meine Worte von Tränen erstickt worden, und mitten in meinem grauen Elend hat man mich schleunigst aus dem Saal geschafft. Als ich erwachte, lag ich auf einem Sofa, das viel zu kurz für mich war, allerhand Pelzkragen, Kapuzen und wollene Tücher über mich rübergeworfen. Mein Hals war verrenkt, meine Beine gefühllos. Ich sah mich um. Auf einer Spiegelkonsole brannte einsam ein Licht. Bürsten, Kämme und Schachteln mit Stecknadeln lagen daneben, an den Wänden hingen ganze Massen von Mänteln, Hüten und dergleichen. Aha, die Damengarderobe. Langsam kam ich zum Bewusstsein dessen, was geschehen war. Ich sah nach der Uhr, sie ging auf 2. Irgendwo, wie in weiter Ferne, wurde ein Klavier gespielt und dazu im Takte ein Scharren und Schleifen von tanzenden Füßen. Meine Hochzeit! Ich kämmte mir die Haare glatt, rückte meine Krawatte zurecht und wünschte aufrichtig, ich könnte mich sofort in mein schönes, hartes Gurtenbette legen und mir die Decke über die Ohren ziehen, anstatt brrr. Na, was war da zu machen? Ich trat also den Weg zu den Gesellschaftszimmern an, aber ohne eigentliche Beklommenheit, denn ich war noch zu dösig und verschlafen, um mir über meine Lage volle Rechenschaft zu geben. Anfangs bemerkte man mich nicht. In den Herrenzimmern lag der Zigarrenrauch so dick, dass man auf 3 Schritte hin nur noch matte Umrisse von menschlichen Leibern unterscheiden konnte. Man tempelte heftig. Fußnote, Tempeln, Kartenglücksspiel. Mein Schwiegervater nahm seinen Gästen mit solcher Eleganz das Geld ab, dass er, hätte er noch 3 Töchter zu verheiraten gehabt, ein reicher Mann geworden wäre. Er nannte das die Hochzeitskosten rausschlagen. Ich warf einen Blick in den Tanzsaal. Die Mütter kämpften mit dem Schlafe, das junge Volk hopste mechanisch herum, der Klavierspieler machte die Augen nur noch auf, wenn er vorbeigegriffen hatte. Meine Schwester hielt ein Glas mit Limonade auf dem Schoß und besah sich die Zitronenkerne. Das war ein trübseliges Bild. Jolante nirgends zu entdecken. Ich kehrte zu den Spieltischen zurück und klopfte dem Alten auf die Schulter, der sich das eben gewonnene Geld mit hohlen Händen in die Hosentaschen stopfte. Wütend drehte er sich um. »Na, du, sauf aus, du!« »Wo ist Jolante?« »Weiß nicht, such sie!« Und er spielte weiter. Die Herren machten verlegene Gesichter und taten, als ob nichts geschehen wäre. »Na, setzen Sie nicht auch ein bisschen, junger Ehemann?« hieß es ringsum. Da machte ich, dass ich fortkam, denn ich kenne mich. Hätte ich losgelegt, es wäre ein 2. Unglück geschehen. Auf Schleichwegen ging ich um den Tanzsaal herum, denn den Blicken der Ballmütter fühlte ich mich nicht gewachsen. Im Korridor räucherte eine blecherne Küchenlampe, von den Wirtschaftsräumen her kam Tellergeklapper und das Kichern halb betrunkener Mägde. Scheußlich. Ich klopfte an Jolantes Zimmertür. Niemand antwortete. Ein 2. Mal. Alles still. Da trete ich ein. Und was find ich? Meine Schwiegermutter sitzt auf dem Bettrand, und vor ihr kniet meine Frau im schwarzen Kleide, schon für das Wegfahren umgezogen, hat den Kopf in ihren Schoß gelegt, und beide Frauen weinen, dass es einen Stein hätte erbarmen müssen. Ach, meine Herren, wie ward mir da zumute! Am liebsten wäre ich zu meinem Wagen gerannt, hätte dem Kutscher zugerufen, zur Station, und wäre mit dem nächsten Zuge auf und davon gefahren, nach Amerika oder sonst irgendwohin, wo die Kassierer und die verlorenen Söhne zu verschwinden pflegen. Na, das ging nicht an. »Jolante«, sag ich demütig und zerknirscht. Beide schreien auf. Meine Frau umklammert die Knie ihrer Mutter. Diese breitet schützend die Arme um sie aus. »Ich will dir ja nichts Böses tun, Jolante«, sag ich. »Nur um Verzeihung bitten will ich dich, dass ich aus Liebe zu dir so unvorsichtig war.« Langes Schweigen, nur ihr Geschluchze klang mitten darein. Dann sagt die Mutter, »Er hat recht, mein Kind, und steh auf, es ist Zeit, ihr müsst fahren.« Sie erhebt sich langsam, die Backen feucht, die Augen feuerrot, ihr Körper noch immer vom Schluchzen geschüttelt. »Gib ihm die Hand, es hilft ja nichts.« »Recht liebenswürdig, dieses »es hilft ja nichts«, und sie reicht mir die Hand, die ich ehrfürchtig an meine Lippen führe. »Haben Sie meinen Mann gesehen, George?« fragt meine Schwiegermutter. »Ich bejahe.« »Holen Sie ihn bitte, Jolante will Abschied nehmen.« »Ich nach dem Spielzimmer zurück.« »Du, Papa, 12, 16, 27, 31, Papa.« »33, was willst du?« »Wir wollen uns verabschieden.«